Grau war der Tag, als der Prophet sich in die Wüste begab, ließ seinen Knecht in Beersheba, suchte nichts mehr als ein Grab. Herr, wozu soll ich noch leben, möchte mich zur Ruhe begeben, ganz zur Ruhe. Herr, nimm meine Seele an, gib mir deinen Frieden, ohne Sorgen ruh ich dann, Herr, nimm mich zu dir. Müde er spricht, Herr, ich bin nicht tüchtiger als meine Väter. Wo soll ich hin vor deinem Zorn? Ich bin ein Sünder wie jeder. Herr, ach, höre meine Klage, bringe mich aus dem Gejage nun zur Ruh. Herr, nimm meine Seele an, gib mir deinen Frieden, ohne Sorgen ruh ich dann, Herr, nimm mich zu dir. Doch als er schlief unter dem Baum, da kam ein Engel und brachte Wasser und Brot, Stärkung von Gott, sprach, als Elia erwachte. Nimm und iss und sei nicht träg, hast noch einen weiten Weg, geh nur zu. Herr, nimm meine Seele an, gib mir deinen Frieden, ohne Sorgen ruh ich dann, Herr, ich traue dir. Fehlt dir das Brot, bist du in Not, und ist dein Herz wie verdorrt? Einer gibt Wein, einer gibt Brot, einer gibt täglich sein Wort. Christus ist die Lebensspeise, schenkt dir für die Lebensreise Kraft und Mut. Herr, nimm meine Seele an, gib mir deinen Frieden, ohne Sorgen